Facebook steht unter Druck nach dem Datenskandal um für Wahlzwecke missbrauchte Nutzerdaten. Politiker und Aufsichtsbehörden sind alarmiert weltweit. Investoren skeptisch und Nutzer haben begonnen, in den USA den Konzern zu verklagen. Heute nun hat Facebook angekündigt, für mehr Transparenz bei der Datenverwaltung zu sorgen und Nutzern mehr Kontrolle über ihre Daten zu geben. Frage an Falk Steiner in Berlin. Wie wird das denn genau aussehen? Ja, es gibt gleich mehrere Dinge, an denen Facebook ein bisschen, ich würde sagen, nachdreht. Denn viele von den Möglichkeiten bestehen bislang auch, vielleicht nicht im gleichen Umfang und vielleicht auch nicht in der gleichen, sagen wir mal, Einfachheit, diese zu erreichen. Und das betrifft jetzt unter anderem die Einstellungen darüber, was für wen sichtbar ist. Das soll deutlich einfacher werden, also die Zugänglichkeit der eigenen Informationen für Dritte, dass man das einfacher verwalten kann. Aber es betrifft auch tatsächlich den Bereich der eigenen Kontrolle im Sinne des Wissens darum, was man denn selber mit Facebook sozusagen geteilt hat, also aktiv selbst eingestellt hat. Das soll wirklich tatsächlich deutlich besser und deutlich einfacher werden, herauszufinden, was man denn alles auf Facebook so hat. Und dazu soll es unter anderem eine neue Verwaltung für eben die eigenen Inhalte, die eigenen Daten auf Facebook geben. Auch sozusagen, ob Daten für Werbung zur Verfügung gestellt werden, zur Nutzung durch Werbung zur Verfügung gestellt werden. Auch das soll einfacher verwaltbar werden. Also eine Mischung aus Dingen, die man eigentlich auch schon kennt, einer besseren Sortierung eben dieser Dinge und auch ein paar neuen Features. Nun tritt ja Ende Mai ohnehin die neue europäische Datenschutzgrundverordnung in Kraft, die ja für alle Unternehmen dann gilt, die in Europa Geschäfte machen, also auch für Facebook, und die ja ganz grob gesagt den Datenschutz verbessern soll. Geht jetzt das, was Facebook heute angekündigt hat, über die europäische Gesetzgebung hinaus? Ich würde sagen, im Grunde ist es eigentlich erst einmal das Abbilden dieser europäischen Datenschutzgrundverordnung. Da muss man allerdings dazu sagen, dass die Datenschutzgrundverordnung als solches natürlich erst einmal in Kraft tritt. Und was sie tatsächlich dann rechtlich bedeutet für die jeweiligen Unternehmen, das ist natürlich auch noch ein bisschen umstritten in der ganzen Kommentarliteratur eben dazu. Also da wird man noch ein bisschen schauen müssen, wie sich das konkret ausformt. Facebook geht auf jeden Fall jetzt erstmal einen Schritt in die Richtung dessen, was eben die Europäische Datenschutzgrundverordnung vorschreibt. Teilweise ist es aber auch nur die Abbildung dessen, was dort drin steht. Teilweise geht es ein Stück weit drüber hinaus. Einfaches Beispiel, das Recht auf Datenportabilität, also die Mitnahme von Daten. Wenn ich Facebook zum Beispiel verlassen möchte, welches Ziel ich dann auch immer habe, dann kann ich meine Daten bei Facebook herunterladen. Das ist schon seit vielen Jahren so, dass ich das kann. Dass ich das jetzt allerdings auch noch aufgeteilt tun kann, beispielsweise sage, ich nehme nur die Daten der vergangenen vielleicht 5 oder 6 Monate mit, das ist tatsächlich etwas Neues und das ist so in der Form zumindest auch nicht über die Datenschutzgrundverordnung vorgeschrieben. Das heißt, man bewegt sich da in diese Richtung doch sehr stark hin. An mancher Stelle geht man darüber hinaus. Ob man insgesamt allerdings dieser Datenschutzgrundverordnung auch gerecht werden wird, das steht auf einem ganz, ganz anderen Blatt und das wird vor allem die Datenschutzaufsichtsbehörden in den nächsten Monaten doch auch sehr, sehr intensiv beschäftigen. Und wir werden das auch weiter beobachten. Facebook will beim Datenschutz nachbessern. Einordnungen waren das von Falk Steiner. Vielen Dank nach Berlin.